Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, wie man bei Twitter unter anderem darauf reagiert hat, was Angela Merkel gestern gemacht hat. Das Video, das veröffentlicht wurde von ihr, wo sie mit Schülern und Jugendlichen debattiert darüber, was denn Flüchtlingspolitik leisten kann und soll und wo dann dieses Mädchen weint und sie streichelt sie irgendwie. Merkel streichelt, dieser Twitter-Hashtag machte die Runde. Sprechen wir doch nochmal drüber, wie das Video erstens überhaupt entstanden ist und vor allem, wie es dann aufgegriffen wurde. Martina Schulte hat sich es nochmal angeschaut. Das Video kommt vom NDR im Ursprung, stimmt's? Genau, es stammt ursprünglich aus der NDR-Sendung Aktuell und die Redaktion hat dieses etwas längere Stück, wie man im Jargon sagt, ziemlich angespitzt. Der Sprecher behauptet nämlich da auch, jetzt soll Rehm abgeschoben werden. Das muss man einem hoffnungsvollen jungen Menschen erstmal erklären. Das stimmt ja so nicht ganz. Denn wenn man Rehm zugehört hat, die hat ja gesagt, dass die Behörden da noch nicht entschieden haben über ihren Fall. Aber in dieser sehr stark verkürzten Version, das ist ursprünglich eigentlich 10 Minuten lang, dieses ganze Gespräch. Und in dieser zusammengeschnittenen Version ist dieses Video dann viral geworden. Und erst später hat dann Faznet das längere, ungeschnittene Ding ins Netz gestellt. Genau, aus diesem ganzen Bürgerdialog. Und Weiß schreibt hier über diese ungeschnittene Version der Begegnung, man sehe dort, wie die Kanzlerin und Rehm sich vorher fast 10 Minuten über verschiedene Themen austauschen. Die Abschiebungsproblematik überrasche die Kanzlerin, als sie das Gespräch schon für beendet hielt. Und im Kontext werde dann verständlicher, warum sie glaubt, Rehm loben zu müssen. Also sie bezieht das sozusagen auf dieses ganze längere Gespräch, was sie geführt haben. Man hat ja Merkel vorgeworfen, sie habe kalt und herzlos reagiert. Wie sehen das die Kommentatoren der klassischen Medien so? Ich habe mir mal ein paar Blogs und klassische Medien angeguckt. Der beste Text, den ich euch da allen mal ans Herz legen möchte, der stammt vom Blogger Michael Seemann. Der meint, in Merkels Welt zwischen Koalitionsstreits, Außenpolitik und Medienauftritten, da gäbe es sowas wie existenzielle Bedrohung, also Situationen wie die von Rehm, sowas gäbe es da einfach nicht. Und das sei was, womit Merkel sich überhaupt nicht emotional verbinden können. Und sie habe dann aber diesen empathischen Reflex gehabt und dabei den Kummer des Mädchens zunächst völlig falsch interpretiert. Seemann schreibt hier, die größte Angst, die die Bundeskanzlerin kennt, sei der öffentliche Fauxpas. Etwas zu sagen, was die Medien gegen sie benutzen könnten. Und den projiziert sie intuitiv auf das weinende Flüchtlingsmädchen. Und hat dann diesen fatalen Satz gesagt, das hast du doch prima gemacht und sie habe ihre Situation, also das Mädchen Rehm, habe ihre Situation ganz gut dargestellt. Genau, und auch die Zeit meint hier, Zeit.de, Merkel scheine hier nicht aufzugehen, dass das Mädchen ja gar nichts darstellt, dass sie keine Statistin in diesem Bürgerdialog ist, sondern ein echter Mensch mit echten Problemen. Und Seemann schreibt hier auch noch dazu, selbst nachdem Merkel diesen Fehler erkennt, glaubt sie immer noch, dass ein Lob eben ihres Auftritts Rehm trösten kann. Und es sei so ein bisschen so, schreibt er hier, als wolle Merkel Rehm zu verstehen geben, so, hey, wir sind doch beide Profis. Du hast das Flüchtlingsmädchen repräsentiert, ich das System. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Feinde sein müssen. Und das Handelsblatt schreibt dann auch, die Begegnung zwischen der Kanzlerin und dem palästinensischen Mädchen sei das Zeugnis der Hilflosigkeit auf beiden Seiten. Die Reaktion der Kanzlerin auf das weinende Mädchen offenbare eben auch das ganze Dilemma der Flüchtlingspolitik in weniger als 3 Minuten. Über die Flüchtlingspolitik selber wurde seit diesem Video auch wieder ordentlich geschrieben, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Also zum Beispiel bei Spiegel Online, Annette Meiritz hat da echt einen super Text geschrieben. Sie schreibt hier nochmal, entscheidend sei eben, wie Merkel ihre Flüchtlings- und Migrations Politik ausgerichtet habe. Und leider sei eben die Bilanz der letzten Jahre kläglich. Grundlegend überdacht wurde da nichts. Währenddessen gehen halt Kriege und Konflikte weiter. Die EU setzt auf Abschreckung. Im Mittelmeer sterben die Menschen. Und sie schreibt hier, Merkel habe sich selbst entlarvt, als sie sagte, Asylanträge würden ja künftig schneller bearbeitet. Also das im Sinne so von, es soll bloß nicht so lange dauern, bis klar ist, ob ihr bleiben dürft oder gehen müsst. Genau. Ne? Und Weiß meint, durch das Video werde dadurch eben auch deutlich, dass diese Unterscheidung in gute und schlechte Ausländer, die die Bundesregierung ja immer macht und die jetzt auch gerade im neuen Asylgesetz festgeschrieben wird, dass die eigentlich nichts taugt. Die schreiben mir, jeder, der die Prämisse, wir können nun mal nicht alle aufnehmen, zustimmt, jeder, der dem zustimmt, der müsse theoretisch auch den Mut haben, dass einem 14-jährigen Mädchen, welches einem gerade von ihren Studienträumen erzählt hat, ins Gesicht sagt, nö, läuft halt einfach nicht. Und Weiß schreibt hier, solange wir es gerecht finden, dass nicht jeder hier in Deutschland oder in Europa sein Glück versuchen kann, ist es scheinheilig, sich über eine Kanzlerin aufzuregen, die zu dieser Auffassung steht. Es sei also gut, wenn dieses Video die Menschen in Deutschland dazu bringt, über ihre Einstellung zur Einwanderung, nicht nur zur Flucht, nachzudenken. Und sie schreiben hier, wer glaubt, dass Einwanderungsbegrenzungen vernünftig und notwendig sind, der müsse eben auch mit Rehms Tränen leben können. Das können wir einfach so stehen lassen. Schaut es euch an, nochmal im Netz. Das ganze Video findet ihr da. Und Merkel streichelt, der Twitter-Hashtag dazu. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?